Fußnote. Die Verspottung eben dieser tiefen Geschichte findet man zusammengefasst in dem durch TikTok berühmt gewordenen Ausdruck »Okay, Boomer«, ein Seufzer der jüngeren Generation als Reaktion auf die als unterkomplex empfundene Weltsicht der Älteren. Ende der Fußnote. Heute haben wir dank Internet und sozialer Medien gewissermaßen ein beschleunigtes Narrativieren on demand. Im Rahmen einer digitalen Öffentlichkeit haben wir zudem rein technisch eine inflationäre Fülle an Identifikations- und Affektangeboten einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, die global vernetzt ist und die ihr Geschichten erzählen und verbreiten, im Rahmen einer digitalen Öffentlichkeit für viele sichtbar präsentiert. Die Konflikte zwischen all den dabei schriftlich wie visuell präsentierten Geschichten sind wiederum ebenfalls Teil dieser Erzählungen, beziehungsweise eigene Geschichten, die wir uns erzählen. Wenn etwa davon die Rede ist, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werde, die Meinungskorridore enger würden oder es eine Cancel Culture gäbe, also unliebsame Personen konzentriert aus dem Diskurs entfernt würden, so sind das Erzählungen, die vom Kampf um Deutungshoheit berichten. Fußnote. Spätestens jetzt kommt die Stelle, an der wir sagen müssten, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst, ganz im Geiste einer freien Äußerungskultur, wie sie der französische Philosoph der Aufklärung Voltaire forderte. Allerdings ist dieser Satz gar nicht von ihm. Sein Kampf um die Redefreiheit ist unbestritten, dennoch stammen die Worte von einer Frau und wurden in einer Biografie mit dem Titel »The Friends of Voltaire« von 1906 über ihn niedergeschrieben. Die englische Schriftstellerin Evelyn Beatrice Hall veröffentlichte diese unter dem Pseudonym S.G. Tallentire und fasste Voltaires Haltung gegenüber Claude-Adrien Helvetius, einem anderen französischen Philosophen, mit diesem Satz zusammen. Dass er schließlich ihm zugeschrieben wurde, passte einfach zu gut in seine Geschichte.